Zähl bis 5. Wenn du Angst hast, schließ deine Augen und zähl bis 5. Mir hilft das manchmal. Was passiert, wenn du bei 6 ankommst? Nur bis 15.